Tja Leute, das große Fressen, so heißt unser Thema heute Nacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Also, was war das Exotischste, das ihr bisher gegessen habt? Vielleicht Affen, Gehirn oder Heuschrecken? Was war das Perverseste, das ihr bisher gegessen habt? Vielleicht Eisbein, Schlagsahne oder irgend sowas? Und was stellt ihr mit Lebensmitteln, außer dass ihr sie esst oder sofort esst, noch an? Also Stichwort Frauenglück, Stichwort Lebensmittel und Sex. Und wenn ihr ein ganz ausgefallenes Rezept habt, aber das muss dann schon sehr ausgefallen sein, dann ruft an und erzählt es uns. 0130 29 11 Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Wir sind alle gespannt. Susanne, 21. Ja, hallo. Ja. Ja, ich habe eigentlich ein sehr schönes Erlebnis mit Lebensmitteln gehabt. Das heißt eigentlich genauer mit einer Lebensmittelschlacht. Eine Lebensmittelschlacht. Ja, also ich war bei einer guten Freundin zum Frühstück. Mhm. Und wir haben erstmal so ganz gemütlich gefrühstückt, war ganz toll. Irgendwann wollte ich dann gehen, standen beide noch in der Küche und ich sagte zu ihr, ja, soll ich dir mal Spülmittel über den Kopf gießen? Mhm. Sagt, ja, du traust dich nicht. Mhm. Und naja, du traust dich nicht, sag mal nicht so einfach zu mir. Ich fing dann an, ihr erstmal Spülmittel über den Kopf zu gießen, woraufhin sie dann zu meinem Ladentopf griff. Mhm. Ja, dann nahm ich das Honigglas. Da warst du natürlich provoziert, ne? Ja, klar. Und klar. Und also die Marmelade war voll Stoff, so in den Haaren. Ja, du trieftest geradezu vor Marmelade. Ja, genau. Ja? Das ekligste was war dann auch noch Erdbeermarmelade, die ich überhaupt nicht mag. Aha, das auch noch. Und ja, dann gab es dann noch Honig, Nuss-Nougat-Creme. Immer hin und her. Also sie bekamen dann den Honig auf den Kopf. Ja, genau. Und du wieder die Nuss-Nougat-Creme. Ich wieder die Nuss-Nougat-Creme. Aber die läuft ja nicht so aus dem Glas. Nee, aber man kann da ganz wunderbar mit den Fingern rein und das oh, nicht ja. schmieren. Oh ja, das kann man ja. Und ja, dann ging es noch weiter mit Quark. Und irgendwann waren wir beide so versaut und wir haben so gelacht und wir fanden das eigentlich nur lustig. Ja. Naja, ich wollte aber nur nach Hause fahren, ne? Ja, das ging schlecht. Das ging ziemlich schlecht, weil das wäre mir doch ein bisschen unangenehm gewesen. Das ganze Gesicht war völlig versaut. Ja, nicht nur das und Gesicht, auch die Klamotten die dann mehr oder ja. weniger. Ja. Naja, dann schlug sie mir vor, ja, bade doch. Ja gut, ich dann halt ins Badezimmer. Es endete damit, dass wir dann gemeinsam in der Badewanne saßen. Ja, und es endete dann eigentlich insgesamt, dass wir dann ganz toll gemeinsam auch im Bett lagen. Und es endete dann darin, dass wir uns beide unsere Liebe gestanden. Wie? Zum allerersten Mal habt ihr dann auch miteinander ja, Sex gehabt? Genau. Es fing mit Spüli an und endete mit Sex. Mann! Was war das für eine Freundin? Hattest du die schon lange? Ja, das war eigentlich eine richtig gute Busenfreundin. Das war deine Busenfreundin. Und ja, irgendwann fing es halt an, dass man so nachgedacht hat und irgendwie doch schon andere Dinge für sie empfunden hat als für andere Freundinnen. Ja, und da war so diese Lebensmittelschlacht quasi euer Vorspiel. Ja, ne? Genau. Aber das war überhaupt nicht so beabsichtigt, ne? Nein, das hat sich nicht. Wirklich so ergeben. Ja, es war wirklich einfach nur so, weil... das Schicksal hat es so gewollt, ne? Genau. Und dann seid ihr seitdem zusammengeblieben? Seid ihr seitdem zusammen? Ja, sind wir. Und gibt es heute auch ab und zu noch so, ich meine so in Erinnerung an gute alte Zeiten, ab und zu mal eine Quarkschlacht oder eine... Nee, also eigentlich ist es so, dass wir beide nicht unbedingt so auf Lebensmittelschlachten stehen, weil so, ja, ich weiß nicht, so man schmiert sich dann mit irgendwas voll, was sich andere Menschen selbst in unserem Land nicht mehr leisten können. Genau, ja. Aber ich denke, man kann auch sich so schlachten mit anderen Dingen, sprich Spülmittel... und so weiter liefern. Und sowas, ne? Domestos kann man dann, um Gottes Willen, nein, bitte nicht Domestos. Aber einmal darf man das auch mal mit Lebensmitteln ja, machen, genau. Vor allen Dingen, auch. Wenn es dann so schön endet wie bei euch. Ne? Gab es denn dann in der Badewanne vielleicht auch noch die ein oder andere Nascherei, neben der besagten Nascherei? Ja, habt ihr klar. irgendwie Pralinen gegessen noch also in der Wanne? Der Honig war klasse. Der Honig war klasse. Schöne Geschichte, danke, dass du angerufen hast. Susanne, ja. Ciao. Ja, ciao. Tschüss. Ihr Lieben, unsere Telefonnummer, wenn ihr mir was erzählen wollt zum Thema... Lebensmittel. Thema heute Nacht, das große Fressen. Rundherum um Lebensmittel. Dann 0130 29 11, wählen oder faxen 0130 11 51 22. Da atmet jemand tief. Ja. Ich glaube, das ist Anja, die ja, da genau. atmet. 25. Genau. Aufgeregt? Ja, ein bisschen. Komm, leg einfach los. Zum Thema. Zum Thema. Also wir haben 9,5 Wochen nachgespielt. Ja. Und das war eigentlich echt erotisch. Und dann kam der Honig und das war dann nicht so lustig, weil der Honig klebte so. Erzähl mal genau, was er gemacht hat. Alle Leute haben nicht 9,5 Wochen gesehen. Also wir haben uns dann so ein bisschen in die Küche gesetzt und du und dein Freund? Ja, du, ja. Ich und mein Partner. Ja. Und haben den Kühlschrank hergeräumt. Mhm. Unter anderem auch den Honig. Mhm. Und den haben wir dann so schön langsam über meine Brust laufen lassen und so. Ihr saß in der Küche nackt? Ja, genau. Ja. Und ja, dann... Wie muss man sich das genau vorstellen? Du saßt am Küchentisch? Nein, auf dem Boden. Auf dem Boden. Vor dem Kühlschrank. Schneidersitzmäßig. Genau, genau. Ja, und dann hat er mit dem Honig... Genau, so ein bisschen über den Körper laufen lassen und ja, auch in den Intimbereich und so. Ja. Ja, und dann fing es dann an auf einmal. Es klebte ja nun überall. Hat Honig so an sich, ja. Ja, aber dann kriegt man das nicht mehr so wie wir es wollten. Also beim Sex war dann so, es klebte fürchterlich und dann wollten wir uns das auswaschen und das war tierisch. Hatten wir Knoten in den Haaren, überall. Ach, ne? War es denn, was für ein Honig war es denn? War es denn so härterer Honig auch? Nee, das war der normale Honig, so der Bienenhonig. So langnesemäßig. Ja, genau, genau. Ja. Genau, ja, auf jeden Fall mussten wir uns dann, haben wir uns kurz entschlossen, unsere zu rasieren. Also gegenseitig dann, ne? Ist doch auch schön. Ja, das war aber nicht so schön, wir haben uns gegenseitig geschnitten. Also, mein Partner hat heute noch Probleme damit. Auch ungeschickt. Wie habt ihr euch denn rasiert? Mit was? Ja, mit einem Handrasierer, so ist natürlich auch gefährlich, ne? Ja, mal als Frau, man hat ja weniger Ahnung. Ja, ja. Ja. Ihr hättet das vielleicht mit einem Trockenrasierer machen sollen. Ja, auf die sind wir aber gar nicht gekommen, wir waren ja nass. Also es endete in einem Fiasko, das ja, Ganze. Ja, genau, genau. Es fing mit Honig und 9,5 Wochen an und es sollte so richtig die Post abgehen. Ja, genau. Und letztendlich lagt ihr da blutend. Also, ja. Ja, dann hatten wir aber die Blutung gestillt und dann wollten wir weitermachen. So haben wir dann so kleinere Sachen, so Oliven und ich hatte noch so Kirschen und sowas hatten wir da. Ach, danach stand dir der Sünder noch? Ja, doch, danach war ja eigentlich lustig. Ne? Was? Also die Oliven und die Kirschen wurden eingeführt? Ja, klar. Du kriegst dich gar nicht mehr ein. Also. Ja, weil... Dann hatten wir auf einmal ein Problem, eine Olive war weg. Wer lief weg? Eine Olive war weg. Eine Olive war weg. Ja, es war dramatisch. Jetzt sag bitte nicht, dass ihr noch ins Krankenhaus gefahren seid. Ja, also erst habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Wo ist die hin? Ja. Also alle Körperteile durchsucht und man fand keine. Ja, und 2 Tage später kriegte ich dann eine Entzündung am gewissen Hinterteil und dann musste ich dann zum Arzt und dann hat man sich dann gefunden. Ne? Also jetzt muss ich dich ganz intim fragen, war sie im Analbereich? Ja, genau, genau. Und da hast du eine Entzündung bekommen? Ja, ja. Und dann musstest du zum Arzt? Ja. Also das ist ja fast eine endlose Geschichte, ne? Es ging, ja, furchtbar. Ihr habt immer wieder versucht, euch irgendwelche schöne Dinge anzutun und es ging immer wieder... ging immer wieder daneben. Geht die Geschichte noch weiter? Ne, das war's dann. Ne, das war's dann. Also 2 Tage später hat mein Freund mich wohl am verlassen. Aber ich hoffe nicht deshalb. Nee, ich schätze mal, dringend rasieren vielleicht. Bist du denn jetzt bedient in Sachen Lebensmittel und Sex? Oder würdest du das durchaus dann auch nochmal machen? Ach, ich würde es nochmal machen, nur ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr planen. Also. Bisschen mehr planen und vielleicht eine andere Sorte Honig nehmen, vielleicht Waldhonig diesmal. Genau, ja, was ja. Nicht so. Und, also ich würde sagen, Waldhonig, trocken rasieren und vielleicht diesmal auf die Oliven verzichten und dafür Gurken nehmen oder sowas, die sind größer. Ja, Gurken hatten wir auch und Möhren, aber die da haben wir uns auch noch mit verletzt. Also diese Honigerfahrung habe ich persönlich nicht und ich stelle mir das eigentlich auch gar nicht so toll vor. Weil nee, das war auch nicht sehr schön. So klebrig alles. So war ein ganz ekliges Gefühl. Ja. Also für dich, also klarer Rat jetzt von dir an die Menschen draußen im Lande, lass die Finger diesbezüglich von Honig. Ja, auf jeden kannst du so Fall. Sagen. Danke für deinen Anruf, Anja. Tschüss. Und viel Glück mit deinen kommenden Partnern. Gut, danke schön. Das Spielchen. Tschüss. Tschüss. Robert, 32. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Robert. Ja, hallo, Jürgen, grüß dich. Die Leute hören mich am Anfang nie. So ja, das war ein bisschen schwierig. Jetzt ganz kurz eine Geschichte vorher. Mein Freund, der wohnt in England, in London, besser gesagt. Ja. Ne? Und ich besuche ihn so alle 2 Monate. Mhm. Ne? Und das heißt, wenn ich rüberkomme, er ist also immer bemüht, die Engländer sind an sich sehr gastfreundlich. Mhm. Ne, und er sagt also immer zu mir, ich füttere dich, dass du dick wirst, dass du nicht von mir weglaufen kannst. Ja. Das ist ein Spruch, ja. Ne? Und ich war jetzt auch kürzlich über Weihnachten Silvester drüben. Mhm. Ne, und ich kam also rüber und fragte, naja gut, was gibt's denn so zu essen Heiligabend? Mhm. Wir waren also alleine. Und das Traditionelle ist halt ein Truthahn dort drüben, ne? Das essen die da so traditionell, ja. Ja, mhm. Also die feiern nicht am 24., sondern auch am 25. dann abends, so der Heiligabend ist also der 25. Ne? Und das war also ein Gerät von 5,4 Kilo oder 5,2 Kilogramm. Mhm. Ne? Und da sagte ich, bist du wahnsinnig. Ne? Er hat ihn also auch gekocht, hat sich also die Mühe gemacht und hat in der Küche gestanden und hat ein zauberhaftes Essen vorbereitet. Mhm. Für euch beide alleine? Für uns beide alleine. Ja. Ne? Gut, das Ende vom Lied war, wir haben also 3 Tage an diesem Truthahn gegessen, weil ich meine, ich bin 1,89 Meter, wiege 86 Kilo und bin doch bestrebt, noch etwas auf meine Linie zu achten. Ne? Und ich kann auch leider nicht mit diesen 2 Geschichten vorher konkurrieren. Allerdings, er hat auch 5 Teller, ne? Und die Engländer stehen auch fürchterlich auf Mint, ne? Auf diese Mint-Bonbons, also alles, was mit Mint zu tun hat. Ja. Ne? Da vorbereitet, Süßigkeiten, und er hat mich schon fast genötigt zu essen. Ne? Mhm. Es war schon kurz davor, dass ich also sauer wurde, ne? Weil er immer wieder sagte, hier, da ist was, und ich hab's für dich vorbereitet und hol und ess und mach und tu. Ne? Mhm. Und das ist schon teilweise heftig. Ne? Er versucht, also er ist selbst nicht sehr kräftig. Ne? Mhm. Also ein bisschen Bauch hat er, ist gemütlich dran zu liegen. Also dein Freund versucht dich quasi richtig zu mästen. Kann man das so sagen? Zu messen, irgendwo auf einer Seite im Spaß, auf der anderen Seite möchte er halt irgendwo, dass es mir sehr, sehr gut geht, was ich auch zu schätzen weiß. Ne? Jetzt sag mir mal ganz genau, warum du angerufen hast, um uns die Sache von dem Truthahn zu erzählen. Ja, der Truthahn, nee, weil ich das einfach nicht verstehen kann. Ich kann mich also erinnern, wenn ich klein war, da gab es halt eine Ente zu Hause oder eine Gans. Ne? Mhm. Da waren da 4 bis 5 Personen, vielleicht noch ein bisschen Verwandtschaft dabei. Mhm. Und da wurde halt geregelt, gegessen, dann Geschenke ausgepackt etc. Und das habe ich also in England mitbekommen. Die Leute, die kochen, ja, die machen sich eine Arbeit. Ne? Da wird also aufgetischt, ne? von Vorspeise, ja, Mittelgericht, Hauptgang, Nachspeise, das ist unglaublich. Also ne? Richtig maßlos wird da geschlemmt. Richtig maßlos, genau, ja, und dann sitzt man da und man kann wirklich nicht mehr aufstehen, Gott weiß was machen, ne? Mhm. Das ist kein, also, es ist unglaublich, und das kennen wir hier in Deutschland gar nicht. Ich meine, aber dir gefällt's auch? Ja, mir gefällt's auch. Ich esse es selbst sehr gerne, ne? Ja. Aber es ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Natürlich. Und nochmal Kompliment für deine Sendung. Ich habe sie letzte Woche das erste Mal gehört durch meine Nachtarbeit vorher. Und bist jetzt direkt dabei gewesen. So muss das sein. Das freut mich. Ja, gucke jeden Tag, habe öfters probiert schon durchzukommen, aber das war schwierig. Hast du uns erzählt vom Schlemmen in England. Dafür danke ich dir sehr herzlich und schönen Gruß an deinen Freund. Essen ist nicht so schlimm in England, wie alle Leute denken, möchte ich noch guten Nacht dazu sagen. Okay, schönen Gruß an England. Das schauen auch einige Leute in England zu. Ja, viel Erfolg. Tschüss, Robert. Ciao. Ja, tschüss. Das große Fressen, so heißt unser Thema heute Nacht. Und zu diesem Thema wird jetzt etwas erzählen. Er ist 18 Jahre alt. Und sein Name ist? Ja, hi, hier ist Olli. Er hat sich direkt angesprochen gefühlt. Ja, genau. Hi. Also, was ich zu erzählen habe, ist, ich muss dazu sagen, ich bin so für circa 4 Monate mit meiner Freundin zusammengezogen. Mhm. Und seitdem kiffen wir regelmäßig und daher kommen auch total die Fressanfälle. Oh, ne? Weil solche Fressflashs, ne? Ja, ja, genau. Und wenn wir hier nichts zu fressen haben, bestellen wir uns eben was, ne? Und also, wie haben wir uns das genau vorzustellen? Ihr beiden Süßen kifft miteinander? Ja, wir kiffen miteinander, kann man so sagen. Und danach geht's dann los mit dem Heißhunger? Genau, mit dem Heißhunger. Was genau nehmt ihr dann zu euch? Also bei mir ist es immer so, ich stehe dann total auf die fettigen Sachen. Fettig und scharf. Meine Freundin eher so Schokolade, Schokoladenpudding und alles in der Richtung. Und ich fettig und scharf. Nun hat man ja mitten in der Nacht oftmals nicht fettige und scharfe Sachen und Schokoladenpudding zu Hause. Wie genau macht ihr das? Ja, wir bestellen das. Und das ist ja nicht immer mitten in der Nacht, das ist auch nachmittags. Wir suchen beide eine Ausbildung und haben von daher genug Zeit. Und ja, wenn wir uns dann was bestellen, das geht bis 100 Mark hoch. Das ist echt heftig. Da müsst ihr da wirklich riesige Mengen bestellen. Ja, ja. Beschreib mal eine so Bestellung. Also wir fressen, muss dazu sagen, nicht alles auf. Mhm. Also da bleibt doch was übrig. Also das Krasseste war bei uns, da haben wir uns 4 Pizzen bestellt und meine Freundin 3 Schokoladenpuddings und natürlich Cola und so. Und Zigaretten mussten auch mitgeliefert werden. Mhm. Da konnten wir nämlich nicht so rausgehen. Ne? Also 4 Pizzen, die waren dann alle für dich? Ach Quatsch, nee, 2 für mich, 2 für meine Freundin. Ja. Wir haben nicht so viel fressen können, ganz ehrlich, hier nur eine waren wir voll. Naja, und wo kann man denn bei euch Schokoladenpudding bestellen? Auch bei der Pizzeria. Das geht. Das geht, ja. Geht bei meinem Pizzablitz nicht. Ist vielleicht mal eine Anregung an den Chef, wenn er jetzt zuhören sollte. ja. Nee, da kannst du alles bestellen, auch Currywurst und alles. So, dann haut ihr euch die Bäuche richtig voll. Richtig mit voll. Mit Pizza und Schokoladenpudding und diversen anderen Schmankerln. Wie fühlt ihr euch denn danach? Ja, danach geht's los. Da werden wir richtig geil eigentlich. Ach, das kommt dann auch noch? Ja, das kommt danach. Ist aber nicht so ästhetisch mit solch dicken Bäuchen dann, oder? Ach, überfressen tun wir es uns zwar nicht, also wir halten schon eine gewisse Grenze ein, nur irgendwann gucken wir uns an, fangen an zu lachen und werden einfach geil. Also es gibt so, die Stufen sind so, erst raucht ihr miteinander, genau. Dann esst ihr miteinander reichlich. Ja, kann man und sagen. Dadurch und in der Zeit, wo halt die ganzen, wo die hierher fahren und so, albern wir halt ein bisschen rum und wenn das Zeug dann hier ist, ja, dann fressen wir erstmal und dann werden wir tierisch geil. Und das ist immer so geht das ab? Ja, kann man sagen, ist auch regelmäßig. So, und dann ist die letzte Sache auch passiert, aber die passiert dann ohne Lebensmittel. Oder baut ihr da auch irgendwelche Lebensmittel noch ein, wenn ihr miteinander schlaft? Ach so, ja, das haben wir mal gemacht und, mit Schokoladenpudding auf ihrer Brust und alles. Mhm. Aber einmal hatten wir schon Reinfall. Ich habe mir eine Pizza bestellt mit ganz scharfen Peperoni. Ja. Und die habe ich dann auf ihren Bauch gelegt und daraufhin hat sie einen tierischen Ausschlag gekriegt. Ja, und da war dann Schluss mit lustig, ne? Ja, also für 10 Minuten. Danach ging es weiter. Also seitdem keine Peperoni mehr auf dem Bauch nahm. Genau, nie wieder. Nie wieder. Wenn ihr dann damit auch fertig seid, was ist dann? Dann seid ihr müde und legt euch hin und schlaft, Man kann sagen, dann sind wir richtig fertig. Dann seid ihr fertig. Also das Einzige, was danach noch läuft, ist höchstens baden und dann kiffen wir noch eins zum Einschlafen und am Morgen danach sind wir echt fertig. Das ist so eine richtige Orgie, ne? So, kann man sagen. Wie lange dauert denn so eine Orgie bei euch? Die zieht sich echt über Stunden hinweg. Mhm. Also wenn wir ein bisschen weniger rauchen, dann... ist das halt ein bisschen, geht das alles schnell ab, aber wenn wir jetzt richtig viel rauchen, dann kann sich das echt bis zu 4-5 Stunden hinziehen. Da geht dann ja auch eine ganze Menge Kohle drauf, ne? Oh ja, das Problem ist, das wird hier alles von unseren Eltern finanziert. Oh, oh, oh. Die Wohnung und alles und, wissen die, wie ihr drauf seid? Wie? Wissen die das, was ihr da immer so macht? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ach Quatsch, nee. Hoffentlich schläft die Mutti jetzt schon und erkennt dich nicht. Aber es kann sein, dass es irgendwer hört, aber naja. Ja, auf jeden Fall ist das dann halt schon ein großes Problem. Dann ist das Geld weg und dann stehen wir auch auf dem Schlauch. Aber irgendwie kriegen wir es immer wieder hin. Und ne? Wie oft kommt so eine Orgie vor? Es ist relativ regelmäßig. Also es ist meistens jeden Sonntag, jede Woche jeden Sonntag. Also sind da schon fast 400 Mark für Essen drauf? nicht jedes Mal 100 Mark. Nicht immer, ne? Aber alles klar. Mhm. Und ihr beide macht das immer alleine oder ladet ihr auch schon mal euch Freunde dazu ein? Nee, das wird immer allein gemacht. Also ab und zu wird hier halt Schlautparty mit Kiffen und so, aber diese Sexorgien und alles nur allein. Gruppensex ist nicht angesagt. Nee, nicht auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das könnte ich gar nicht, ich liebe sie viel zu sehr dafür. Vielleicht mal so in 10 Jahren oder so, ne? Ja, mal sehen. Vielleicht verändern sich die Geschmäcker dann auch noch. Olli, hast du denn, ach, das wollte ich gerade noch fragen. Stellst du fest, dass, dass durch den Konsum von den ganzen Rauchwaren, dass du dann auch, dass sich das sehr anmacht und sehr geil macht? Auf jeden Fall, das ist total. Also von Hasch kann man echt einen guten Sex, guten und harten Sex haben. Guten, harten Sex. Ja. Muss ich bestätigen. Ja? Ja. Ehrlich? Ja. Das finde ich ja toll. Nee, ehrlich. Führt keinen Weg dran vorbei, muss ich so sagen. Ja, das ist halt nur ein ganz großes Problem, ne, wenn die Kondome dann halt ein bisschen in einer Schublade liegen, die dann rauszuholen, aber es kam schon mal vor, dass wir sie nicht genommen haben. Das will ich nicht hören. Ja? Das weißt du, ne? Nichts passiert. Es war auch nur einmalig. Ja. Gut, Olli. Danke für den Anruf. Ja, schönen Gruß an die Geliebte. Gut. Ciao. Mach ich, ciao. Jetzt ist der Danny. Der Danny? Ja, der Danny. Der Danny, 26 da. Ja, servus, grüß dich. Servus. Ja, mein Erlebnis war eigentlich nicht so das große Fressen, sondern vielmehr so das exotische Essen. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe burmesische Abstammung, mein Vater ist Burmese und habe auch Verwandtschaft unten, bin dann vor ein paar Jahren das erste Mal runtergeflogen, habe mir das angeschaut und dann bin ich ein zweites Mal runtergeflogen und da habe ich dann so alles Mögliche durchprobiert, was zu essen gab. Erklär mal uns allen, die wir geografisch nicht so die Nummer 1 waren in der Schule, genau wo Burma liegt. Und Burma liegt genau westlich von Thailand, also da geht ja der Zipfel runter bis zu den Philippinen. Und quasi Halbinsel ist es, die sich da runterzieht, also im Grunde genommen zwischen Thailand und Indien genau dazwischen und zieht sich dann bis rauf, dann nach Laos so hoch. Dann bist du runtergeflogen, das erste Mal. Da habe ich eigentlich noch relativ normal gegessen, habe dann auch schon davon meinen Dienstes gekriegt, aber naja. Und naja, auf jeden Fall das zweite Mal habe ich dann eigentlich so gesagt, ich bin dann mit meinem Großvater durch die Gegend gezogen, weil der da unten lebt. Und habe dann so gesagt, naja, ich würde ganz gerne mal so alles Mögliche probieren zum Essen, was es da irgendwie gibt. Und naja, angefangen habe ich dann mit Spatzen, haben auch sehr lecker geschmeckt, muss ich sagen. Bereitet man die so zu wie ein Hähnchen? Oder wie Tauben vielleicht? Die haben sie frittiert, richtig. Ich habe mal Tauben gegessen. Das schmeckt ja fast wie Hähnchenfleisch. Das waren so ganz kleine, und so wird es bei Spatzen auch sein. Ja, also es ist so wie Wachteln oder sowas. Ja, genau, Wachteln. Das hat ein bisschen kleiner noch. Und ich meine, die Burmesen haben selber den Kopf noch mitgegessen. Also Knochen fand ich auch eklig. Also das Gehirn und so fand ich ein bisschen... Die Knochen auch von dem Kopf? Ja. Wie kann man die zermalmen? Die sind so dünn, die Knochen, damit das merkt man eigentlich kaum. Also das ist, kann man ohne weiteres mitessen. Einschließlich Schnabel auch? Schnabel auch, ja. Kann man aufbeißen, der ist ruckzuck weg. Wem's schmeckt? Was hast du gegessen? Also ja gut, das war so das erste eigentlich, aber das hat wirklich lecker geschmeckt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal weitergemacht mit, dann gab es irgendwo mal an, ja, so an der Straße Ratten zu essen. Mhm. Und ich denke mal, so schlecht haben sie gar nicht geschmeckt, aber ich habe mir immer irgendwie so ein bisschen eingeredet, naja, Ratten, dreckige Tiere und so, man hat mal so ein bisschen schlechtes Gewissen dabei. Also du hast sie probiert? Ich habe sie gegessen. Und das ist da wirklich so üblich, dass die am Straßenrand angeboten werden, wie bei uns zur Currywurst? Da kriegt man die sind aufgespießt und dann irgendwie gegrillt oder was weiß ich so. Mhm. Und richtig mit Füßen nach vorne und nach hinten gestreckt, der Kopf ist halt nichts weg. Und dann kann man die sich richtig so runterknabbern. Also Kopf ist weg und Schwanz ist weg? Der Schwanz ist auch weg, vermutlich, ja. Und kriegt man die dann an so einem Stiel, quasi so wie so ein Maiskolben? Nee, also die waren zwar wohl irgendwie so gegrillt oder so, aber die liegen dann ja so in Schüsseln so aus. Mhm. Also man nimmt die halt in die Hand und knabbert die dann so runter. Du bist in Deutschland aufgewachsen, ne? Ja, ich bin auch in Deutschland geboren. Ja, also hat man da ja kulturbedingt eine große Aversion gegen Ratten. Haben wir ja alle hier. Ja. Als du dann das allererste Mal davor standst und so kurz davor warst, das Ding zu kaufen oder gar in den Mund zu nehmen, wie war dir da zumute? Gar nicht mal so schlimm. Gar nicht mal so schlimm? Nö, ich fand es eigentlich nicht so schlimm. Also ich meine, es geht auch noch weiter. Ich meine, sag mal, wie die schmecken, die Ratten? Die Ratten, also ich weiß es nicht, ich kann mich jetzt nicht mehr so sehr dran erinnern, es ist jetzt auch schon 3 Jahre her, 4 Jahre sowas, aber ich meine, es war so ein bisschen der Ekel dabei, dass man sich halt denkt, das ist eine Ratte, aber ich denke, dass es nicht so schlimm war. Also du hast sie auf jeden Fall aufgegessen? Ich habe sie aufgegessen. Abgeknabbert. Es geht aber noch weiter, sagst du. Ja, das nächste, was ich dann probiert habe, waren Entenfüße. Entenfüße? Die sind eigentlich auch recht lecker gewesen, also zumindest so im frittierten Zustand. Die waren irgendwie so im Teigmantel frittiert. Mit dieser Zwischenhaut auch noch? Ja, das ist ja eigentlich das, ist die Delikatesse, das was man dran isst. Also es ist nicht so, dass jetzt alle Burmesen die ganze Zeit Entenfüße essen. Die essen nur Entenfüße und Ratten, so sind Burmesen. Nee, also weiß Gott nicht, aber das sind halt auch so Sachen, die halt unter anderem angeboten werden. Da habe ich die Entenfüße auch nochmal in der Soße später gegessen. Mhm. Die fand ich auch nicht so gut, weil die so schwabbelig irgendwie waren. Ja. Und dann hatte ich irgendwann noch Ziegenhoden probiert. Ziegenhoden? Ja. Ja. Die waren also in so einer recht scharfen Soße zubereitet. Man hat von den Ziegenhoden selber nicht so sehr viel geschmeckt. Die waren noch recht klein eigentlich. Stell ich mir so vor wie Niere oder so, ne? Es ist so ein bisschen talgig, wenn man raufbeißt. Ah, ja. Also es ist so, nicht so doll dann, oder wie? Es geht, also da habe ich mich auch ein bisschen davor geekelt, muss ich sagen. Das war auch nicht so sehr mein Ding. Und das Schlimmste, was ich da eigentlich dann, wo ich mich am meisten geekelt habe, waren Egel, richtige. Also nicht keine Blutegel, aber es waren irgendwie halt Egel. Die kann man auch essen und die werden verkauft auch? Als die werden auch, also die habe ich in einem Restaurant gegessen, das war kein Straßenstand. Und das war an einem Fluss, an dem Irrawaddy, das ist der größte Fluss, der durch Burma sich zieht. Und ich schätze mal, dass sie die da irgendwie rausgezogen haben. Wie sahen die genau aus, die du gegessen hast? Also mir wurde eben gesagt, dass es diese Egel dort gibt und dann hat der Ober hat dann mir 2 so Egel angebracht, unzubereitet und die waren irgendwie so, ja, ich weiß nicht, so wie mit Noppen oder sowas, so glibberig, halb durchsichtig, ja, ich weiß nicht, so vielleicht so 6-7 Zentimeter lang, sowas in der Richtung. Ja, und wie wird das dann zubereitet? Wird das auch frittiert, gegrillt? Oder? Die wurden in dem Fall in der Soße zubereitet und irgendwie so in Streifen geschnitten, ich weiß nicht, so halbiert oder geviertelt oder sowas. Und du hast es dann schon probiert auch und gegessen? Naja, also wir haben das halt so gemacht, der Opa, der kam an und hat mich gefragt, ob ich das Ding wirklich bestellen will, weil mein Großvater meinte erst, naja, ich soll es mir erstmal anschauen und naja, dann habe ich schweren Herzens, habe ich es dann mich überwunden und es doch bestellt. Und dann haben wir auch angefangen, das zu essen und dann gab es halt diese Soße und haben halt da so irgendwie dran rumgeschwommen, mehr oder weniger. Also das war schon eklig. Ich fand's eklig, ja. Und hast du es denn auch in den Mund genommen? Ich habe es dann in den Mund genommen und habe versucht raufzubeißen, bloß auf die Dinger kann man nicht richtig raufbeißen. Also zerbeißen kann man sie kaum, weil die so schwabbelig sind. Das ist so ein bisschen wie Tintenfisch, bloß ein bisschen weicher. Also aus dem all, was du erzählt hast, hört man so raus, im Prinzip gute Erfahrung mit exotischen Lebensmitteln, ne? Stichwort also Ratte und so. Da auf Egel würdest du nur gar nicht abfahren, aber eine Ratte würdest du nochmal zu dir nehmen. Ich würde es ja nochmal probieren, ja. Und ich würde auch mal Insekten oder sowas würde ich auch schon probieren. Heuschrecken. Ja, ich würde es, also gar nicht, mag sein, dass ich es dann mal wieder ausspucke oder so und sage, nee, das ist nicht mein Ding, aber probieren würde ich schon. Danny, danke für den Anruf. Ja, keine Ursache. Wenn du nach Burma fährst, viel Spaß. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich die... Entschuldigung, die Gabi und die ist 49. Hallo? Ja, Gabi, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Das große Fressen. Ja. Was hast du zu erzählen? Also meine Geschichte spielte sich in Cannes ab. Mhm. Werbefilmfestspiel in Cannes. 3000 Leute aus aller Welt. Ein super Publikum, alles Gourmets. Mhm. An einem riesen Tisch. Jeder Tisch hatte seinen Kellner. Mhm. So, und es wurde ein super Menü serviert. Und in guter Reihenfolge. So, und also, zwischendurch gab es dann also Lachs mit gegrillten Lachs mit einer dunklen braunen Soße. Mhm, ja. Sah ja gut aus. Mhm. Und dann haben wir probiert und es schmeckte doch etwas eigenartig, denn diese Soße war nämlich eine Schokoladensoße auf dem gegrillten Lachs. Ja, sind die denn bei Trost? Ja, das haben wir auch gedacht. In so einer schicken Gesellschaft? In einer ganz, ganz schicken Gesellschaft. Lachs mit Schokoladensoße. Ja. Der Knüller dabei war, ja. Das ist allerdings ist schon 10 Jahre her. Mhm. Wir waren also noch nicht so ausgefeilte Gourmets, aber es gab ja schon richtige Experten dabei. Mhm. Die fanden das also ganz genial. Die sagten, das ist eine tolle Kreation. Mhm. Und ich wollte eigentlich nur mal darauf hinweisen, wie verrückt und bescheuert manche Leute sind, sich sowas reinzuziehen. Ja, das sind dann die Übersatten, ne? Die alles schon ausprobiert haben. Ja, ja, oder kann es vielleicht sogar sein, dass das ein Versehen der Küche war? Richtig. Und das kam dann nämlich auch raus. Nein, wirklich? Ja, an dem Tisch hatte jeder Kellner ja seine Weinflaschen und unter anderem auch für den Nachtisch die Schokoladensoße stehen. Und der hat die Soße mit vom Nachtisch verwechselt mit dem mit der Soße, die eigentlich dazugehörte. Und hat das da drüber gekippt. Aber wie gesagt... Also das ist ja eine schöne Geschichte. Und die Feinschmecker fanden das plötzlich ganz schick, ne? Ich habe meins noch weitergegeben, weil ich es nicht mochte. Ja. An so ein paar Experten. Ich sage, es ist nicht mein Ding. Mhm. Mache ich überhaupt nicht. Und die haben das Tatsache richtig mit Begeisterung gegessen und waren nachher eigentlich, als sich diese ganze Geschichte auflöste, ziemlich blamiert. Das glaube ich, ja. Aber zu Recht dann auch. Ja, ne? Wirklich zu Recht. Zu Recht. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, wie das schmeckt. Nee, also... Lachs mit Schokoladensoße. Ich meine, man isst ja auch Lachs mit Reibekuchen, aber das ist ja einige Jahre schon mal so bekannt, das hat man schon mal probiert. Das ist eine Mischung, das kann man auch essen. Das geht noch, solange auf dem Reibekuchen kein Zucker draufgestreut ist. Ja, genau. Solange das pikant angerichtet ist. Aber der gegrillte Lachs, was sehr schön aussah, und dann diese Schokoladensoße darüber, und die guckten alle auf die Teller. Also, erstmal sah es ja normal aus, aber als man dann probiert hat, dieses Süße, ne? Also man sollte ein Feinschmeckerlokal aufmachen, ja, und völlig blödsinnige Dinge anbieten, und die würden es dann mitmachen und sagen, das ist ganz toll, und man müsste dann 300 Mark für ein Gericht nehmen. Richtig, ne? Und man könnte die Kohle machen. Richtig, und je teurer das ist ja das Komische, ja, desto toller finden die Leute, weil das ist ja heute schon als so übersteigert und so überzogen. Ich denke eher, diese Geschichten mit Feinschmeckerlokalen, die sind eigentlich, glaube ich, fast passé. Ne? Ja. Ich denke, dass es eher in der Richtung laufen wird, Schmalzbrote und Erbsensuppe. Gabi. Das ist der Hit. Danke für die Geschichte und deinen Anruf. Ich bin ein Fan. Mach's gut, danke. Mach's gut. Ciao. Jetzt haben wir den Michael in der Leitung am Telefon. Der ist 35. Ja, hallo Domien. Ja, Michael, hi. Hallo. Deine Story. Ja, die Story ist, also ich habe einen ganz besonderen Geschmack und praktisch meine Leibspeise ist rohes Fleisch und rohe Innereien. Rohes Fleisch und rohe Innereien? Ja. Also ich esse, es war mal so als Teenager mit 18, 19 war mal grillen. Mhm. Und da hat mir das ein bisschen lang gedauert mit Grille und so. Da habe ich gemeint, ach, weißt du was, gib mir das Schnitzel da und ich esse es so. Und da habe ich es gegessen und da hat mir das geschmeckt. Mhm. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Also vorher ein bisschen Paprika, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer drauf gemacht. Mhm. Und schon als kleines Kind hat meine Mutter mal, wollte was braten und so. Du wolltest es roh essen. Ja, und da habe ich einfach genommen. Meine Mutter ist kurz raus. Ja. Und da habe ich gedacht, naja, nimmst du mal, wie das eigentlich roh schmeckt, ne? Ja. Da bricht das Tier in dir raus, ne? Also das ist ja ganz animalisch oder ganz archaisch, was da passiert. Wie sieht das denn heute so aus? Du gehst in eine Metzgerei und kaufst dir was zum Beispiel alles ein? Ja, bei uns ist ein Supermarkt, also Straße runter, und da gibt es immer Sonderangebot. Schweinefleisch, Kilo 9,99 Angebot, ne? Und da gehe ich hin, sag, gib mir mal 2 Kilo, und der Verkäufer kennt mich schon. Und sagt, dürfte ein bisschen mehr sein, habe ich gemeint, ja, ein paar Gramm mehr oder weniger, ist nicht schlimm. Ne? Ja, ja. Und dann nehme ich das und so. Und der Schneider schneidet in Scheiben und so. Und manchmal esse ich ja, nehme ich es in die Hand und esse einfach so. Du isst dieses rohe Schweinefleisch? Ich esse rohes Schweinefleisch. Ja, das ist auch ganz zäh auch. Und, Nein, das ist super weich. Es ist super weich, ah ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie schmeckt denn rohes Schweinefleisch? Rohes Schweinefleisch schmeckt, das schmeckt wie Sahne. Die Sahne? Also nicht süßlicher Geschmack, sondern so zart. Also zart, ja. Also das schmeckt absolut zart. Ich weiß nicht, es hat einen eigentümlichen Geschmack, aber positiv. Also und du sagst es gerade anfänglich auch Innereien. Das heißt also so Rohnieren. Rohnieren. In erster Linie. Die legst du auch nicht irgendwie ein bisschen ein in Essig oder sowas? Das ganze eigentümliche Geschmack aussaugen. Also den meisten von uns dreht sich natürlich der Magen rum, ne? Wenn man sowas hört. Wie geht das denn deiner Umgebung? Wie reagieren denn deine Leute darauf? Ja, von mir ein Kumpel, der sagt, ich wäre ein Kannibale. Ja, hat er fast recht, ne? Ja, aber ich empfinde das Ganze gar nicht so. Nee, ich meine, wenn es dir schmeckt, sollst du auch deine Ruhe nehmen. Kann ich nur jedem empfehlen. Wie? Ja, wir nehmen den Tipp gerne an. Was sagt denn deine, hast du eine Freundin? Ja, habe ich. Was sagt die denn? Das ganze bestimmt, sie lacht einfach. Sie lacht, aber die lässt, dann, wenn die irgendwas, wer kocht bei euch zu Hause? Sie ich wahrscheinlich. Ich koche allein, ich koche sehr gern. Also du kochst dann aber Gemüse oder sowas, ne? Und dazu gibt es dann rohe Nieren bei dir. Und ihre Nieren kochst du dann, oder wie? Ja, die Nieren, die kaufe ich und esse die einfach. Du isst sie einfach, ne? Ja, also rohe Nieren, die haben... Also deine Freundin wird nicht schlecht dabei, wenn du deine rohen Sachen da isst? Nein, die ist da nicht dabei, ne? Achso, das will ich ja keinen zumuten. Ja, achso, das machst du dann... Direkten Anblick. Das machst du dann immer ganz heimlich? Nicht heimlich, ich habe schon mal auf offener Straße gesehen, rohe Nieren. Ja, also dann guten Appetit mit den rohen Nieren. Ja. Michael, okay, alles Gute, klar. Ciao. Okay, tschüss. 1.32 Uhr und 16 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Live, 1Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR, von 1Live und dem WDR Fernsehen. Und heute Nacht heißt unser Thema, ganz weit gefächert, das große Fressen. Und ich möchte mich mit euch unterhalten und tue das nur auch schon eine halbe Stunde, über eure ausgefallenen Essgelüste, über eure Fressorgien, über das, was ihr bisher gegessen habt, was vielleicht ganz exotisch war. Wir haben ja gerade schon das von den gebratenen Ratten gehört. Oder was habt ihr so, was man so vielleicht als perverse Essgelüste bezeichnet? Was gibt es da so bei euch? Und welche Rolle spielen Lebensmittel bei euch so im Bereich Sex? Vielleicht Früchte oder sowas? Und ich bin immer noch gespannt auf ein ganz besonderes Rezept. Wenn ihr etwas ganz Besonderes zu bieten habt, dann solltet ihr hier bei uns schnell anrufen unter 0130 29 11 oder faxen 0130 11 51 22. Oder mailen unter 1live@wdr.de und 1live bitte zusammenschreiben. Es geht weiter hier bei uns mit Rolf und der ist 29 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Rolf. Kompliment für deine Sendung. Danke. Finde ich ganz toll. Danke. Und zwar, ja, ich stehe auf japanisches Essen. Ja? Was denn so da genau? Ja, also so dieses Sushi oder Teppanyaki, das... Also mit Sushi kannst du mich jagen zum Beispiel. Ehrlich? Ja. Ich mag es überhaupt nicht, mir kommt's hoch. Also, ja, wenn der Fisch frisch ist, und dann ist das so ein ganz subtiler Geschmack, also der ist toll. Mein Freund und heutiger Regisseur Peter Donaisky wollte mich dazu verführen, ich kann es nicht essen, ich habe alles stehen lassen. Echt nicht? Ja. Ja, einfach mal ausprobieren. Ich habe es ausprobiert, ich kann es nicht essen. Nicht? Nein. Also erzähl weiter. Ja, und zwar hatte ich da mal zwei ganz einschneidende Erlebnisse in Japan. Mhm. Ich bin 1993 mal da gewesen und habe dann mit Einheimischen ein Restaurant besucht. Mhm. Das ist so ein Insider-Tipp, der auch wohl in keinem Reiseführer steht. Und zwar habe ich dort an einem Nachbartisch etwas gesehen, ich wollte es nicht glauben. Und zwar haben die... Reus, gehst du bitte ein bisschen näher ans Telefon? Ist es so besser? Red einfach mal drauf los. Ja, und zwar hat dann so eine Gruppe einen Fisch bestellt. Mhm. Der war so groß wie eine Forelle ungefähr. Der wurde dann aus dem Bassin gefischt. Und ein Koch, ein sehr geschulter Koch, der hat dem, also bei lebendigem Leib, den Rücken aufgeschnitten und auch die Gräten entfernt. Mhm. Der Fisch lebte noch und dann als Show-Effekt sollte das wohl sein, dass der dann nochmal ins Wasser zurückgesetzt wird. Der Fisch konnte dann auch noch schwimmen. Wie, obwohl er aufgeschnitten war? Obwohl er aufgeschnitten war. Oh. Es kann sein, dass es auch nur so die Nerven waren, die dann noch so die Schwimmbewegungen hervorgerufen haben, aber das sah sehr, sehr komisch aus. Mhm. Und dann wurde der einfach da wieder rausgefischt und dann in kleine Häppchen geschnitten, dann auf Teller verteilt und dann haben die Leute das so mit Sojasauce und noch anderem Gemüse gegessen. Auch ganz roh? Auch ganz roh, ja, ja, der lebte ja praktisch noch, dieser Fisch. Ja. Also ich selbst habe da was gegen, also so lebendig oder so frisch muss er da nun doch nicht sein. Also zumal dieses ja nur auch wirklich klar, ganz klare Tierquälerei war, ne? Absolut. Das war nur Show, ne? Dass der dann nochmal... Ja, ja, also ich stehe da auch nicht hinter, also wenn... sollte der Fisch wirklich tot sein oder das Tier selbst. Mhm. Und ein anderes Erlebnis, das war so, wir hatten da eine Portion, das war so Sashimi und Reis und Gemüse und so, dann haben die Leute, mit denen ich da war, mir so ein Sake bestellt. Ist eigentlich, also dieser Reiswein, der dann auch heiß serviert wird, ist eigentlich ein ganz normales, bekömmliches Getränk. Mhm. Und das war dann so eine Teetasse groß. Ja. Und ich habe das mal so angesetzt, ich denke, Moment, das riecht so komisch, guck da rein, da waren da so abgeschnittene Fischflossen drin, so geröstet waren die wohl. Ach, immerhin geröstet? Ja, ja, immerhin geröstet. Und die schwammen da irgendwie in so einer Suppe? Ja, also in diesem Sake. In dem Wein. In dem Sake. Ja. Und dachte ich, na gut, trink das mal, warum nicht? Mhm. Und als ich das getrunken habe, so nach dem ersten Schluck, da ging mir da so ein ganz komischer Schauer so über den Rücken. Ich dachte, was ist das denn? Das wird dann mal so heiß, kalt. Und ich denke, ja, von dem Alkohol, von dem Schnaps selbst, das kann es ja nicht gewesen sein. Ja. Und dann habe ich gefragt, ja, was war das? Was sind das für Fischflossen? Da sagten die, ja, das sind die Flossen von diesem Fugu-Fisch. Von diesem berühmten Fisch, der so giftig ist? Der so giftig ist, wenn er falsch ausgenommen wird. Also die Köche, die das zubereiten, die dürfen... ja, oder die müssen eine extra Ausbildung dafür machen und es ist Essen auf eigenes Risiko. Heißt der nicht Kugelfisch? Kugelfisch vielleicht auf Deutsch, aber die Japaner sagen Fugu-Fisch dazu. Ah ja, ah ja. Also das ist ein Fisch, an dem man sofort stirbt, ne? Wenn das nicht richtig zubereitet ist. Ja, die Gallenblase, die ist das Giftige. Und wenn er dann beim Ausnehmen, wenn da ein Fehler gemacht wird, dann geht die kaputt, verteilt sich ins Fleisch und dann ist das tödlich. So, diese Flossen hat man geröstet, in den Wein getan und den hast du getrunken. Ja, den habe ich getrunken und es waren aber auch wirklich nur Spuren, minimale Spuren von diesem Gift da drin. Das hat das so eine halluzinogene Wirkung, quasi wie ein Rauschmittel? Kaum. Das war nur so ein, während des ersten Schluckes war das so ein, so ein Schauer eben, so ein komisches Kribbeln auf dem Rücken und das ist auch absolut harmlos und das verflucht dann auch sofort. Ja, und dann habe ich gefragt, ja, was ist das? Woher kommt das? Habe ich noch nie gefühlt sowas und dann haben die mir das erklärt. Das sind also Restspuren von diesem Gift. Ja, und die rufen dann diese Wirkung hervor. Und ja, eine Wirkung, die du durchaus auch dann nochmal erleben wolltest, oder? Sowas ja. Das ja. Ja, also ich habe es auch hier in Deutschland so noch nicht gesehen. Ich gehe ganz gerne regelmäßig japanisch essen, aber das wird hier so nicht angeboten, leider. Obwohl es nicht mein Fall ist, trotzdem interessiert es mich. Was ist denn das für dich Attraktivste in der japanischen Küche? Was magst du am liebsten? Am liebsten dieses Teppanyaki. Also du sitzt mit mehreren Personen um diesen heißen Tisch herum und der Koch, der schneidet dann das Rinderfilet, die Hummerkrabben und das Gemüse klein und die können das auch meistens sehr, sehr gut, also dass das auch sehr ästhetisch aussieht und auch kunstvoll aussieht, wenn die da das schnell zubereiten, schnell garen und den dann so auf dem Teller servieren und du isst es dann mit Stäbchen. Das mag ich sehr gerne. Ja. Also damit könnte ich mich auch anfreunden. Das ist nur, dass meine Aversion ist gegen Sushi. Alles andere ist durchaus interessant. Ja, da isst das Auge mit. Also wenn du so ein rohes Stück Fisch essen würdest oder mit etwas kaltem Reis dazu, dann würde es wahrscheinlich nicht ganz so gut schmecken. Es ist schön zubereitet. Es sieht schon schön aus. Das muss man sagen. Ja, das ist mir zweifellos. Aber wenn der Geschmack, wenn du dich daran gewöhnt hast oder wenn du es auch wirklich magst und auch was Neues mal ausprobieren möchtest. Ja, ich bin ja immer offen, aber ich will mich da gar nicht dran gewöhnen, weil es mir nicht schmeckt. Ja, das ist vielleicht das Teppanyaki. Danke für deinen Anruf. Ja, klar. Tschüss. Jetzt ist am Telefon zum Thema das große Fressen Die Claudia. Hallo Jürgen. Ja, Claudia ist 23 Jahre alt. Genau, also Hi. Bei mir geht es weniger um Lebensmittel, sondern mehr um etwas richtiges Perverses. Richtig Perverses. Ja, auf, mein Freund steht auf Natursekt und Kaviar. Ja, und ich stehe da absolut nicht drauf. Da gab es auch schon mal heiße Diskussionen wegen und ich habe gesagt, ich mache das absolut nicht. Claudia, wir erklären mal so ein bisschen. Ne? Das ist jemand, also jemand, der auf Natursekt und Kaviar steht. Das ist ein Mensch, der auf die Körperausscheidungen aller Art in dem Sinne steht, dass er sie auch in den Mund nimmt. Ne? Ganz genau. Auf alle Körperausscheidungen. Das nennt man dann halt auch Kaviar. Ne? Genau. Die härtere Nummer. Da steht dein Freund drauf. Ja, total. Das Mensch, macht ihn total an. Wie lange bist du mit ihm zusammen? Ich bin mit ihm jetzt 2 Jahre zusammen. Wann hat er dir das offenbart? Das hat er mir schon vor 4-5 Monaten gesagt, dass er darauf steht. Nachdem ihr zusammen wart? Vor 4 oder 5 Ach so, also er hat lange damit hinterm Berg gehalten, ganz mit dieser genau. Geschichte. Hat dich das nicht sehr im ersten Moment so auf Distanz gebracht zu ihm? Natürlich, wir haben darüber geredet und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Mhm. Und ich wollte mich deswegen auch mit ihm trennen, von ihm trennen. Und ja, und dann konnte er wohl doch darauf verzichten und es gab heiße Diskussionen. Und vor 1 oder 1,5 Monaten war ich mal bei ihm und da hat er mir irgendwie Drogen gegeben. Mhm. Also ich nehme so keine Drogen, außer Rauchen und so. Oder irgendwas muss er mir da ins Getränk getan haben. Ich war total benebelt. Ich war, also ich konnte nicht agieren, überhaupt nicht. Und ich konnte auch nicht selbstständig essen. Und da habe ich so ein Fressfleisch bekommen. Dass er gesagt hat, ja, ich habe was da und hatte mich dann mit seinem Kot gefüttert. Das habe ich nicht gemerkt, weil ich... Claudia, ist das heftig. Ja. Da, er hat dich mit seinem Kot gefüttert. Ganz genau. Hast du das noch so grob in Erinnerung? Ja, also ich habe selber nicht so gemerkt, er hat es aber gefilmt. Was hast du für einen Freund, Mensch? Ja, das habe ich auch erst vor 1,5 Monaten rausgefunden. Er hat dich gefilmt dabei. Du hast das nach 1,5 Monaten rausgekriegt. Wie denn? Nein, er hat es vor 1,5 Monaten mit mir gemacht. Ach so, ja, und wie hast du das denn dann, wie ist dir das denn bewusst geworden? Ja, weil er hatte mir den Film dann später gezeigt. Und da habe ich mich sofort von ihm getrennt. Ich habe gesagt, ich möchte mit dir absolut nichts mehr zu tun haben. Und es fiel mir auch nicht schwer, weil das ist ja eine heftige Sache, die da vorgefallen ist. Du bist jetzt mit dem nicht mehr zusammen? Nein, also jetzt bin ich mit ihm nicht mehr zusammen. Gott sei Dank. Also ich dachte gerade schon, mein Gott, was lässt sie damit sich machen? Das nein. Ist ja nein, nur das Problem ist, er schickt mir jetzt fast wöchentlich diese Videos. Also der ist schon reichlich pervers, ne? Ja, das finde ich aber auch. Ja, ja. War das nicht ganz schlimm, als du diesen Film dann gesehen hast? Natürlich, also ich war nicht, also verstehst du, ich war das nicht selbst. Mhm. Also ich habe mich nicht so gesehen, weil ich so normalerweise nicht bin. Mhm. Also es ist doppelt schlimm, dass du dann wieder deinen Willen so etwas gemacht hast und dass er dir diese Droge verabreicht hat und dich quasi dann zum Spielball seiner perverseren Gelüste da gemacht hat. Ne? Ja. Ja, jetzt kriege ich ja wöchentlich diese Videos und ich bin wie von Sinn, weil ich gucke mir die gar nicht mehr an. Ich weiß ja, dass die von ihm sind, da sind auch immer Briefe dabei, die lese ich ab und zu. Ach, er dreht sich selbst dann? Das sind Videos, wo er selbst zu sehen ist? Nein, also die Videos, er schickt mir die Kopien von den Videos. Von welchem? Dem Video, was hier... Immer wieder dasselbe? Ganz genau. Um dich mürbe zu machen, oder was? Wahrscheinlich. Aber du hast überhaupt keinen Kontakt mehr zu dem und willst ihn auch nicht mehr haben? Möchte ich absolut nicht mehr. Mich wundert ja schon, als er dir das damals offenbart hat, da vor 4 Monaten, das hätte mich schon sehr, sehr, sehr verunsichert, ausgesprochen verunsichert. Hast du denn vorher, du warst ja eine ganze Weile mit ihm zusammen, schon irgendwie sowas gewittert, dass er diesbezüglich irgendwie eine Ambition hat? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Was wollte er denn genau? Wollte er auch, dass du zum Beispiel auf ihn drauf machst? Oder was hatte er für Vorstellungen? Ja, sowas. Dass ich auf ihn draufkote oder er auf mir und das dann verreiben und so. Es war aber nie die, dass er gesagt hat, ja, ist das oder so. Und das hat ihnen besonders angetönt, als er dir das eingeflößt hat. Ja, ganz genau. Wie ekelhaft. Ja. Gut, dass du den in den Wind geschossen hast. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Danke für deinen Anruf. Danke. Tschüss, Claudia. Tschüss. Bah. Roland, 20 Jahre. Hallo? Jetzt müssen wir uns erst ein bisschen erholen von dem ekelhaften Kram. Ich grüße dich herzlich, Roland. Ja, ebenfalls. Hallo? Also? Ja, also ich bin 20 Jahre alt und meine Freundin ist auch 20. Mhm. Und dann hat sie mir die Augen verbunden und hat mich von oben bis unten mit Sahne vollgemacht. Das ist doch schon mal ganz schön. Ja, doch, das klingt schon besser als das, was wir gerade gehört haben. Ja, auf jeden Fall, ja. Also eine Schlagzeile. Das ist ja nicht gerade mein Fall. Nee, das brauchen wir auch nicht vertiefen, das ist wirklich so. Also mit Schlagsahne? Ja, Schlagsahne, aus der Dose. Aus der Dose, die waren noch nicht geschlagen, die waren noch nicht steif, die Sahne. Nee, das ist eine, die man aus dem Regal kaufen kann. Ja. Die muss man erst schütteln und die ganze Dose von Kopf bis Fuß, also auch Gesicht, Hals, Körper, bis zu den Füßen, bis zur Zehenspitze runter. Und sie dich vollkommen voll gesahnt. Genau. Ohne Rücksicht auf Verluste, auf die Bettwäsche oder so. Ist egal. Du hattest die Augen ja verbunden, als du das dann gespürt hast. Wo hat sie angefangen? An welchem Körperteil mit der Sahne? Am großen Zeh. Am großen Zeh. Genau. Was hast du gedacht, was sie da macht, was das ist? Ja, ich habe gewusst, dass es Schlagsahne ist. Ach, das hast du Das habe ich gewusst, ja. Aber der Effekt, den habe ich so eigentlich noch nie gespürt, weil, ja, also... Der Kosmos war erweitert. Der Kosmos war erweitert. Ja, beschreibt aber das Gefühl, wenn man so von einer schönen Frau mit Sahne, mit Sahne eingerieben wird. Ja, wie soll ich das beschreiben? Ja, irgendwie sehr unbeschreiblich. Das muss man fühlen. Sehr schön und sehr erregend wahrscheinlich auch. Ja, so, klar. Jetzt glücklich. Jetzt warst du ganz mit Sahne eingerieben. Und was ist dann passiert? Dann hat sie angefangen, das Ganze abzulecken. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ja, wunderbar. Und währenddessen hattest du auch noch die Augen verbunden. Ja, klar. Und hast dich völlig verwöhnen lassen. Ja, ich habe mich einfach fallen lassen. Und dann irgendwann war alles abgeleckt? Ja, und das... Und daraus denken wir uns dann. Ja, genau. Macht ihr denn öfters mal solche Spielchen mit solchen Sachen? Ja, wir haben es schon mal mit Erdbeeren ausprobiert. Mhm. Und die mit Honig am Körper festgemacht, weil ich meine, wenn ich mir auf die Brust eine Erdbeere lege, dann mache ich ein bisschen Grupp und dann ist die wieder weg. Ist die weg, ja. Mhm. Und da muss man sich halt dann schon was einfallen lassen. Das heißt auch umgekehrt, dass du deine Freundin... Klar, klar. Ja. Klar. Ist das, würdest du sagen, dass das schon so ein Thrill gibt, dass die Erotik und die Sexualität dadurch gewinnt, wenn man so Sachen macht? Ja, auf jeden Fall. Man muss halt aufeinander eingehen können, weil... Ich meine, man muss sich halt kennen, weiß, wo man einen Partner stimulieren kann. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann kann das schon für Feuerwerk gesorgt werden. Nun muss man ja auch erstmal auf die Idee kommen mit der Sahne. Wie kamt ihr denn auf diese Idee? Ja, wir wollten sowas schon mal machen. Also Sekt habe ich auch schon mal ausprobiert. Mhm. Ist nicht so ganz mein Fall, weil ja, mit der Zeit ziemlich bitter. Ich meine, ein Glas Sekt, das kann man schon vertragen, aber so eigentlich ja nicht so toll. Dann eher was Süßes oder Früchte, wie ich darauf auf die Idee gekommen bin, einfach so Fantasie, mal was Neues reinbringen, so ungefähr. Also ich glaube, man kann auch ganz schöne Sachen mit Negerküssen machen. Also, ja, doch, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, also vielleicht solltet ihr das nächste Mal. Ja. Sind die Dickmann, ne? Diese. Roland, danke für deinen Anruf. Danke. Ciao. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich den Chris und der ist 23. Hi, grüße. Chris, hi. Ja. Also erstmal großes Kompliment an euch. Danke. Super Sendung. Ich sehe dir Alex auch zum ersten Mal. Heute zum ersten Mal. Und gleich durchgekommen. Ja. Das ist ja wie ein Sechser im Lotto, sage ich dir. 1 Uhr hier nachts vorm Fernseher, ich langweilt. Dachte mir, sepp ich mal ein bisschen durch. Und bin bei euch hängen geblieben. Ganz klasse. Ja, das ist ja toll. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos mit von den beiden Themen, die vorweg waren. Ja, was hast du denn zu dem Thema zu erzählen mit dem großen Fressen? Ja, also für mich war so ein Erlebnis, das war in Österreich, da war auch das ist schon 8 Jahre jetzt her, da waren wir im Urlaub und da sind wir in so einem kleinen, Bauernhof untergekommen. Da wurde uns dann auch so Schinken-ähnliches vorgelegt. Mhm. Gut, wir haben es dann gegessen und im Nachhinein wurde uns dann eben gesagt, dass das Fleisch vom Schäferhund war. Ach, so, in Österreich? Haben die euch auch erzählt noch? Ja, also im Nachhinein, die haben so einen Jux draus gemacht, ne, dass die Deutschen, die Linken wir jetzt halt mal. Und ich dachte mir auch erst, erzählen kann man vieles, bloß am nächsten Tag haben wir das Ganze halt auch mit angeguckt. Ich kann sagen, es war tatsächlich Fleisch vom Schäferhund. Wie habt ihr das denn dann herauskriegen können, dass es wirklich stimmte? Ja, die haben uns gefragt, ob wir dann dabei sein wollen. Die haben dann da zum einen einen Schäferhund geschlachtet. Ach. Das selbst habe ich mir nun nicht mit angeschaut, aber ich habe eben gesehen, wie sie die da abgehängt haben. Das klingt aber alles sehr mysteriös auch. Also das klingt schon nicht mehr normal, das klingt auch nicht mehr nach Witz. Also das klingt schon ein bisschen sehr, fast schon kriminell. Ja, also wir haben uns da im Nachhinein auch schlau gemacht und es sieht so aus, dass wie es mittlerweile ist, weiß ich nicht, aber es war halt so, dass in Österreich das erlaubt war, die Schäferhunde oder allgemein Hunde zu schlachten, allerdings nur für den Eigengebrauch. Sprich, es durfte halt nicht verkauft werden und so weiter. Ne? Wann war das? Das war, oh warte mal, lass mich überlegen, also jetzt vor 9 Jahren. Vor 9 Jahren. So, jetzt habt ihr dieses geräucherte Stück Fleisch von einem Schäferhund gegessen. Wie hat das geschmeckt? Ja, gut. Gut? Ja, also auch wenn ich dann weiteres Fleisch verweigert habe in den nächsten Tagen, und ich würde es auch jetzt nicht mehr essen, aus Überzeugung, weil ich selbst wahnsinniger Hundeliebhaber bin. Ich habe 3 Hunde hier zu Hause, unter anderem 2 Schäferhunde. Aber es hat doch erstaunlicherweise gut geschmeckt. Es war so ein Tick süßlich. Kann man es irgendwie vergleichen? Geht es so in Richtung Schweinefleisch oder eher Richtung Kalbfleisch? Oder, ja, begeräuchert kann man das wahrscheinlich. Es war geräuchert, ja, es war geräuchert. Ja, ne? Also ich sag mal, es ist wirklich so, ein stinknormaler Schinken, bloß, als wenn da jemand ein bisschen Zucker drüber gesprochen hat. Hattest du hinterher, als du das denn erfahren hast von den Leuten, hattest du Wut auf die? Ja, das ja. Ich wollte auch sofort weg, bloß meine Eltern haben gesagt, wir waren noch froh, dass wir die Unterkunft gefunden haben. Wir sind auf Blauen Dons runtergefahren. Und wir sind dann halt da noch eine Woche geblieben, aber ich habe also mit denen kein Wort mehr geredet. Für mich war das einfach... Stimmt, du warst ja noch sehr jung da, du bist jetzt 23 vor 9 Jahren. Waren deine Eltern denn? Ich wäre dann als Eltern da aber auch sehr sauer gewesen, wenn ich da so verarscht würde. Ja, die haben das... Haben das hingenommen. Die haben das Ganze, haben anders reagiert. Ja. Und das habe ich auch bis heute nicht verstanden. Und ja, gut. Ich hoffe, dass man heute keine Hunde mehr in Österreich isst. Nee, ich war bisher auch nicht mehr in Österreich, aber selbst wenn nicht, ich würde es ganz bestimmt nicht mehr. Also ich bin bisher immer sehr fürstlich bewirtet worden in Österreich, also solche Geschichten kenne ich nicht. Also, danke. Ich muss mal einen Bauernhof einkehren. Ja. Chris, danke für deinen Anruf. Jo, tschüss. Jetzt ist dran die Angie, oder, ja, Angie, ne? Ja, genau, so Angie. Weiß ich. Angie 21. Ja. Hi. Ja, hallo Domian. Ich habe folgendes Problem. Ich bin mit meinem Freund. Er hatte Essstörungen. Ja. Also das ist so. Er ist schon seit seinem Kleinen an so immer mit Prall gefüttert worden. Er ging schon damit auch schon in der Schule. Was? Er ist Prall gefüttert worden? Ja, genau, mit Prall. Ach, mit Prall? Nein, nur mit Prall halt. Also da ging er noch zur Schule bis zu, also so circa mit 7, 8 Jahren, bis seine Schwester ihm mal ein bisschen mehr beigebracht hat, noch was anderes zu essen. Warum ist er mit Brei gefüttert worden? Ja, ich weiß nicht, schätze mal, der wurde noch von seiner Mutter getätschelt. Ich weiß es nicht so genau, warum. Keine Ahnung, also bei seinen Geschwistern vorher war das auch nicht so gewesen. Also ist einiges schiefgelaufen in der Kindheit. Das wird so gewesen sein. Und jetzt habe ich halt, ich mit dieser Sache zu kämpfen. Es ist sehr schlimm schon mittlerweile geworden. Er isst sehr viele Sachen nicht. Das Einzige, was, also es gibt sehr viele Sachen, die er nicht isst. Das wäre zum Beispiel jetzt mit Käse oder sowas. Morgens isst er zum Beispiel kein Aufschnitt. Da ist der Einzige, was er isst, ist gerade mal halt Nutella. Das sieht blöd an, aber so ist das halt. Und, was ja noch okay ist, ne? Also wie ich esse morgens auch keinen Aufschnitt, würde auch dann eher so eine Schokocreme da essen. Aber das ist ja natürlich jetzt bei dir wahrscheinlich ein anderer Fall. Na, was denn noch? Was isst er denn sonst nicht? Zum Beispiel, er würde jetzt keine Pizza essen. Ich habe auch einmal ihn schon so mal welche bestellt gehabt. Und zum Schluss hat er, sagen wir mal, die Bolognese, also eine Pizza Bolognese war das gewesen, hat er Käse runtergekratzt, er hat die Zwiebel runtergekratzt und dann hat er gerade mal noch den einfachen Boden mit diesem Fleisch gegessen. Ja. Und wie gesagt, es ist auch sehr schlimm, weil er isst kein Salat, isst kein Gemüse, kein Obst. Sowas isst der gar nicht. Also du würdest schon sagen, dass dann eine ganz klare Essstörung vorliegt. Ja, genau. Bei ihm. Ja, ich habe schon alles versucht gehabt. Ich habe sogar eine Liste mit ihm gemacht. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, meinte so, Junge, probier doch wenigstens was. Ich habe mit ihm halt eine Liste gemacht, mit welchen Sachen er jetzt von sich aus probieren würde. Und wir sind aber auch nicht sehr weit damit gekommen. Was ist denn das, was er überhaupt gerne isst oder was er am liebsten isst? Brei? Nein, mittlerweile ja nicht. Es sind so einige Gerichte, die er auch isst. Zum Beispiel jetzt ganz normale, soll ich sagen, ich kann... Na gut, irgendwas wird er schon gerne essen. Ist denn das Thema Essen so insofern dann ein großes Thema zwischen euch oder ist das wirklich ein eklatantes Thema? Es ist sehr schlimm mittlerweile. Also es ist schon fast so, wie dass er das schon, sagen wir mal, wenn er jetzt erkrankt, Mhm. Dann sagt er so zu mir, ja, hilf mir doch, also ich sollte Ihnen dabei helfen. Mhm. Also irgendwie, ich meine, das ist natürlich auch zu unserem Thema, passt sowas auch, wenn man da eine Störung hat aufgrund des Essens, der muss dringend in ärztliche oder psychotherapeutische Beratung, dringlichst, wenn er da so eine Störung hat, vor allen Dingen, wenn das auch noch zurückzuführen ist auf solche Kindheitsgeschichten, wie du sie gerade beschrieben hast. Mhm. Versuche ihn unbedingt zu bewegen, dass er das macht, dass er einen Arzt, einen Psychologen aufsucht und da versucht, dann Wege zu finden, rauszukommen. Ja, der macht das ja nicht. Ja, ich kann nur dringend raten, dass du immer wieder darauf hinweist, sonst werdet ihr das alleine nicht in den Griff bekommen. Also, ich habe es ihm auch schon mal gesagt, also ich habe ihm auch schon versucht zu helfen darin, dass er das auch macht. Also, ich habe ihm auch gesagt, er sollte halt jemanden aufsuchen, aber das macht er auch von selber nicht. Ja, und wenn er muss er natürlich von sich aus dann halt auch entscheiden. Ja, ne? Das ist es ja gerade, das macht er ja nicht. Eine andere Idee habe ich nicht, Angie. Tut mir leid. Ja, ich habe schon alles versucht gehabt. Ich habe, wie gesagt, pass auf, wir machen mal Folgendes. Ja, okay. Red doch noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin. Vielleicht kann die dir noch ein paar Tipps geben. Mhm. Leg mal auf und du wirst dann gleich noch mal von Annette angerufen. Ja, okay, danke. Okay, ciao, Angie. Ja, jetzt haben wir noch den Christoph, der ist 20. Ja, hallo Domian. Hallo Christoph. Mein Thema heute Abend, aber kurz bevor... Unser Thema. Wollte ich auf jeden Fall noch gratulieren zu deiner Sendung. Danke. Also ich höre dich fast regelmäßig und das ist eigentlich das, was mich nachts noch am Schlafen hält. Das ist schön. Mein Thema heißt Wikingerparty. Wikingerparty? Ja. Was hast du? Und zwar war das vor knapp 3 Jahren bei einem offenen Geburtstag meines besten Freundes. Ja. Da haben wir uns gedacht, Geburtstagspartys so normal, sind relativ langweilig. Mhm. Stellen wir die mal unter ein Motto. Und da haben wir vorher groß eingekauft, haben alles mögliche, so Chili, große Konservendosen und seine Mutter hatte dann auch eine ganze Menge zurecht gemacht. Und dann haben wir in seinem Zimmer eine große Decke ausgelegt, haben uns mit ein paar Leuten auf den Boden gesetzt. Aha. Und das ging dann los mit so, ich weiß nicht, ob du diese kleinen Würstchenketten kennst. Ja, kenne ich. Ja, die, so Meter lang haben wir uns die dann reingeschoben. Dazu dann Nudelsalat und so weiter. Also eine richtige Fressorgie. Ja, ganz genau. So wie man sich vorstellt, wie die Wikinger geschlemmt haben. Nur nicht ganz so schlimm, dass wir mit dem Zeug um uns geworfen haben und so. Das war zwar geplant, aber auf Rücksicht auf das Zimmer haben wir das gemacht. Also ihr saßt auf der Erde, auf der Decke und alles war aufgebaut. Ja, genau. Das wurde nacheinander reingefahren. Erzähl mal, was da noch verzehrt alles wurde. Es kam also Nudelsalat und dann kam so eine Blechpizza. Mhm. Anschließend haben wir so einen Riesentopf voll Chili gemacht. Das waren bestimmt so 5-6 Liter oder so. Ja. Und dann war das allerdings etwas angebrannt. Also es stand wohl ein bisschen zu lange auf dem Herd, haben wir nachher gemerkt. Ja. Also ihr habt richtig Unmengen verzehrt. An ja, ganz genau. Mhm. Wie viele Leute wart ihr denn? Wir waren so zu 6 oder zu 7. Und dann haben halt alle Leute gesagt, dass das Chili angebrannt wäre. Mhm. Und daraufhin kam man dann auf die Idee, noch das Döner-Taxi anzurufen. Ach du je. Und das hat dann knapp eine Stunde gedauert. Da haben wir für jeden noch einen Döner und eine türkische Pizza bestellt. Also ihr wart völlig abgefüllt. Ganz genau. Und das, ja, abgefüllt auch noch in anderem Sinne. Dazu hatten wir so eine 5-Liter-Gallone italienischen Rotwein für, ich glaube, gerade mal 11 oder 12 Mark oder so. Wart ihr nur Jungs oder war es gemixt? Das war gemixt, das war halt eine Geburtstagsfeier. Wie endete denn diese ganze Geburtstagsfeier? Das endete damit, dass das Döner-Taxi schließlich noch kam. Ja. Und Döner und türkische Pizza für jeden eiskalt waren. Und wir uns dann gegenseitig noch gezwungen haben, diese kalten Döner und türkischen Pizzen reinzuwürgen. Ja, das ist ja wirklich das große Fressen. Ne? Ja, das ist ja nur wirklich original, passt das zu unserem Thema. Hat sich der eine oder andere denn vielleicht auch noch übergeben hinterher? Im Nachhinein bestimmt. Zugegeben hat es im Endeffekt keiner, aber ich rechne mal stark damit. Ja. Hat es dir so Spaß gemacht, dass du das normal machen würdest? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall? Ja. Was hat denn da so Spaß dran gemacht? Ich weiß nicht. Ich glaube einfach nur, dass das ungewohnt, dass man so ein bisschen, ich denke mal, das nächste Mal werden wir vielleicht mal eine Stufe, also so ein bisschen mit Rumsauen dann machen, dass man richtig so mit Schweinekeulen oder sowas, dass man so richtig, wie man sich das halt vorstellt, so ein Gelage da. Hattet ihr euch als Wikinger auch verkleidet? Nee, war nicht dabei, das war halt nur das Motto. Vielleicht das nächste Mal auch noch. Vielleicht das nächste Mal auch noch. Und dann telefonieren wir nochmal miteinander. Genau. Mach's gut. Tschüss. Ja, du auch. Ciao. Tschüss. Das war das große Fressen bei Domian, bei 1 Live Domian. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Zuhören. In der Technik Markus Liebetanz. Morgen ist Freitag, Freitagnacht, und da sind wir offen wieder für alle Themen, über die ihr Lust habt, mit mir zu reden. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Und wir gehen jetzt alle erstmal richtig was essen. Gut, zieht euch auf, falls ihr noch essen wollt. Ciao.